Telekom-Fernsprecher, Kottbusser Damm, in Höhe Apotheke zum Goldenen Löwen, Kottbusser Damm 70 ist es, an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören drei Herren der Berliner Gartenamtes, die auf der anderen Seite des Kottbusser Damms einen Baum, einen kleinen Baum gefällt haben und diesen jetzt mit Motorsägen verlegen und das Geäst auf einen orangefarbenen Pritschenwagen legen. Ansonsten gehört außer einer Sauerampferplantage und Vogelfutterresten zu dieser Telefonzelle kein weiteres Zubehör. Auch ansonsten hier keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.